Ja, die Elke wollte zwar was aus dem hohlen Bauch heute Abend, aber ich habe mich dann doch hinreißen lassen auf Tanmeticos sehr gutem Vorschlag, heute Abend einen Versuch zu machen, einen Vortrag zu geben über rechte Rede. Und da hat sich's doch angeboten, die einen oder anderen Zitate mitzubringen. Deshalb ist es heute nicht so ganz aus dem hohlen Bauch. Also tut mir leid. Vielleicht ein andermal. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Ja, rechte Rede. Ein sehr wichtiges Thema. Alles wichtige Themen, aber zunächst kann man dazu sagen, die Rede ist sicherlich bei in der Laiengemeinschaft etwas, ich will nicht sagen Wichtigeres, aber doch Dominanteres. Mit anderen Worten, in der Mönchsgemeinschaft hoffentlich wird nicht ganz so viel geredet. Und deshalb spielt eigentlich die Welt der Gedanken im Kloster vielleicht eine etwas größere Rolle. Also ganz allgemein ausgedrückt. Ihr alle wisst, egal wo ihr seid, wo ihr euch befindet. Leute reden immer. Und wir werden immer in irgendwelche Gespräche verwickelt. Selten, dass man mal irgendwo einfach nur sitzen kann und schweigen kann. Und deshalb ist für uns im Kloster, natürlich auch für die Laien, die nicht im Kloster leben, der Geist in gewisser Weise der Spiegel unserer Rede und unserer Handlungen. Ich sage es einfach mal so, obwohl eigentlich in den Sutten natürlich, wie ihr vielleicht euch erinnern könnt, gesagt wird, dass die Art und Weise, wie wir denken, natürlich die Rede und unsere Handlung bestimmt. Das heißt, so wie unser Geist geneigt ist, so wird dann auch unsere Rede irgendwann mal aussehen. Aber die beiden, das ist eine Wechselbeziehung. Die Dinge, die mit denen wir uns den Tag über befassen, in Gesprächen, Unterhaltungen und auch die Dinge, die wir tun, die schlagen sich natürlich auf unserem Geist genauso nieder. Und wenn wir uns dann in der Meditation wiederfinden, dann erfahren wir sozusagen die Resultate und der Geist ist gewissermaßen ein Spiegel dessen, was wir den Tag über geredet und getan haben. Und wenn der Buddha die rechte Rede bespricht, ihr wisst, in den fünf Ethikregeln geht es eigentlich nur um die Lüge, aber im Kusala Kammapada, in der aufgespaltenen Variante davon, spricht der Buddha über Lügen, Verleumden, über grobe Rede und über leeres Geschwätz. Die Lüge auf der einen Seite als unrechte Rede, auf der anderen Seite haben wir die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit und die Wahrhaftigkeit. Auf der einen Seite haben wir die Verleumdung, auf der anderen Seite Eintracht und Harmonie als Gegenstück. Und auf der einen Seite haben wir die grobe Rede, auf der anderen Seite Freundlichkeit, Sanftheit und Herzlichkeit. Und auf der einen Seite haben wir das leere Geschwätz und auf der anderen Seite die gehaltvolle Rede, das Wesentliche und die Rede, die mit dem Ziel verbunden ist. So bildet die Lüge, die Verleumdung, die grobe Rede und das leere Geschwätz, die falsche oder unrechte Rede und Dinge wie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Eintracht, Harmonie, Freundlichkeit, Sanftheit, Herzlichkeit und gehaltvolle, wesentliche und Rede, die mit dem Ziel verbunden ist. Die rechte Rede. Die erste kleine Sutta-Passage, die ich hier jetzt vorstellen möchte und eben schon gesagt, ich habe sie mir von Herrn Helmut Hecker geborgt. Lüge hat er verworfen, von Lüge hält er sich fern. Die Wahrheit spricht er, der Wahrheit ist er ergeben. Standhaft, vertrauenswürdig, kein Heuchler, kein Schmeichler der Welt. Eine sehr schöne Übersetzung, weiß nicht, wie akkurat sie ist. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das Pali heute nachzuschauen. Aber wir finden diese Passagen, wenn ich mich recht erinnere, da waren auch keine Zitate angegeben, im Digha Nikaya. Und ich lese einfach nochmal vor, weil es einfach so wunderbar erfrischend ist. Lüge hat er verworfen, von Lüge hält er sich fern. Die Wahrheit spricht er, der Wahrheit ist er ergeben. Standhaft, vertrauenswürdig, kein Heuchler, kein Schmeichler der Welt. Und diese Wahrhaftigkeit spielt in unserer Praxis eine sehr wesentliche Rolle, insofern als dass wir als Wahrheitssuchende uns auch um Wahrheit bemühen sollten. Ich kann mich erinnern, die Geburtsgeschichten, weiß nicht, wer von euch vielleicht mal in den Jatakas ein bisschen geschnuppert hat, sind sehr viele schöne Geschichten drin, wo der Buddha über seine früheren Geburten spricht, in denen er die verschiedenen Paramita, die verschiedenen spirituellen Fähigkeiten entwickelt hat. Und wir finden sozusagen Brüche der Ethik in den verschiedenen Geschichten vor, wo der Buddha selber noch in der Entwicklung steht. Aber die Lüge kommt so gut wie überhaupt nicht vor. Also selbst in den Geburten, wo er in gewisser Weise noch gewisse Untugenden hatte, an denen er noch gearbeitet hat. Das Lügen ist eine Sache, die wir in diesen Jataka-Geschichten so gut wie kaum vorfinden. Und der Grund dafür, anzunehmenderweise ist, dass der Buddha eben jemand war, der diesen Wunsch nach Wahrheit schon lange mit sich herumgetragen hat. Und für uns oder in unserer Welt sehen wir oft, wie Leute in gewisser Weise fast eine Lüge leben. Es wird fast zum Lebensinhalt. Ja. Lügen ist normal. So dieses Sprichwort, was man sogar mittlerweile oft hört, jeder lügt. Und es ist einfach, oftmals in gewisser Weise, so scheint es, eine Lüge zu leben oder mit Lügen zu leben, sich mit Lügen sozusagen durchzuschlagen. Aber Aber wir alle wissen, wenn wir uns einmal in dieser Richtung verstricken, dann kommt eine Lüge zur anderen und wir müssen mehr und mehr Lügen erfinden, um uns aus unseren Lügen herauszulügen. Und es kann ziemlich katastrophale Formen annehmen. Wir finden als geringfügige Lügen, könnte man sagen, Dinge wie falsche Entschuldigungen oder wir machen falsche Komplimente oder hohe Komplimente, Art und Weise zweideutig zu sprechen, so dass man gar nicht, dass man versucht eigentlich nichts zu sagen, versuchen die Dinge zu verschönern oder gewisse Dinge zu kaschieren, zu verbergen. Wir machen Versprechungen oder leere Versprechen. Dann die berühmte Schmeichelei. Und dann gibt es endlos viele, man könnte sagen, konventionelle Lügen. Und das sind so die kleinen Lügen, die man vorfindet. Aber die großen Lügen, die auch nach unserem Gesetz zum Teil strafbar sind, Sachen wie Betrug, Fälschung und Verleumdung, das sind Arten der Lüge, die mehr Gewicht haben und auch unter Umständen schwerere Konsequenzen nach sich ziehen. Aber wie oft passiert es, dass man vielleicht sich für irgendwas entschuldigen muss und wir sind einfach nicht bereit, die Wahrheit zu sagen, aus irgendeinem Grund. Oder wir werden sozusagen in eine Position gebracht, wo wir Leuten in gewisser Weise Komplimente machen müssen, die nicht unbedingt zutreffen. Oder wir wollen eine Sache nicht so ganz zum Ausdruck bringen, aber irgendwas müssen wir sagen und dann winden wir uns so ein bisschen und da kommt dann sowas Zweideutiges raus. Oder dass wir Dinge einfach anders darstellen, als sie in Wirklichkeit sind. Vielleicht nicht extrem anders, aber doch so mit diesem, mit dieser Absicht, die Sachen doch ein bisschen ins bessere Licht zu rücken. Und eine Sache, die zum Beispiel für die Mönche auch eine wichtige Rolle spielt, keine falschen Versprechungen zu machen. Wir müssen uns sehr wohl überlegen, wenn wir sagen, wir machen etwas, dann sollten wir es auch tun. Das ist einfach eine Sache, die, ja, wie wir sehen werden, sehr wichtig ist. Die Lüge oftmals, wenn wir anfangen, kommt gar nicht so leicht über unsere Lippen. Oftmals Leute, die vielleicht gar nicht diese Tendenz haben zur Lüge, wenn die vielleicht durch ihren Job oder durch ihre Lebenssituation in die Position gebracht werden, wo sie genötigt werden zu lügen, am Anfang fällt es schwer. Die zweite Lüge geht schon glatter über die Lippen. Die dritte, die vierte, die fünfte, bei der zehnten, da wird es dann normal, wird zur Gewohnheit. Und es kann so weit gehen, dass wir wirklich nicht mehr genau wissen, wo die Grenze ist zwischen Wahrheit und Lüge. Je mehr wir irgendwelche Geschichten erzählen, und ich kenne Leute, die so drauf sind, irgendwann kennen wir den Unterschied nicht mehr zwischen der Wahrheit und irgendeiner Lüge, irgendeiner Geschichte, die wir erzählt haben. Und diese Dinge haben Resultate. In der Buddha-Lehre sprechen wir von Kamma. Und es gibt Stellen, wo diese Resultate ganz eindrücklich beschrieben werden. Und eine Sache, die wir in jedem Fall auch in diesem Leben schon erfahren werden, wenn wir jemand sind, der zur Lüge tendiert, ist, wir werden einfach unglaubwürdig. Die Leute glauben uns nicht mehr. Oder in unserer heutigen Gesellschaft werden immer mehr Formen der Beweise notwendig. Ich glaube, selbst zu meiner Jugendzeit, man brauchte sich gar nicht so in dieser Weise auszuweisen. Also diese ganze Idee, irgendetwas nachzuweisen, kommt dadurch, dass immer mehr in der Welt gelogen wird, immer mehr betrogen wird, immer mehr Unehrlichkeit in der Welt aufkommt. Und das zieht natürlich nach sich, dass die Leute immer klarere Formen der Beweise finden müssen. Ja, die müssen sich ausweisen. Und Leute glauben einem einfach nicht mehr. Das ist eine Sache, wo man sagen kann, das ist Karma, oder das ist wie Parker, das ist Resultat von Unehrlichkeit, von Lügen. Und sicherlich im folgenden Leben, was wir erfahren, ist, dass wir oft belogen werden. Also wir können davon ausgehen, dass wenn wir jetzt in diesem Leben viel belogen werden von Leuten um uns herum, sei es von unseren Kindern in der Familie, vom Partner oder in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz, wo auch immer, ist ein Resultat davon, dass wir in der Vergangenheit auch viel Unehrlichkeit ausgeübt haben. Und eine interessante Sache, die der Buddha sagt, jemand, der viel und intensiv gelogen hat, der hat im nächsten Leben keine Schutzengel. Ich weiß nicht, wie authentisch das wirklich ist, aber ich habe darüber nachgedacht und wir können ja davon ausgehen, dass die guten Geister oder Devas, die uns beschützen, da ist eine gewisse Affinität. Und der Grund, warum Wesen als Devas geboren werden, ist halt aufgrund ihrer Ethik. Und wenn wir in früheren Leben viel gelogen haben, dann fühlen sie sich unter Umständen nicht dazu geneigt, uns zu helfen. Interessant. Und das Lustigste ist Mundgeruch. Leute, die aus dem Hals stinken, das kann gut sein. Das ist ein Resultat, ein physisches Resultat dafür ist, dass man viel gelogen hat. Ja, es gibt sogar das Sprichwort im Deutschen, erstunken und erlogen. Passt ganz gut. Und die Resultate von Ehrlichkeit wollen ja nicht nur auf der negativen Seite hier heute Abend rumpochen. Ist dadurch, dass wir ehrlich, aufrichtig, wahrhaftig sind, kümmern sich Leute gerne um einen. Leute sind gerne um einen herum. Wir werden, die Leute warten uns auf, die Leute helfen uns, kümmern sich um uns, sorgen sich um uns. Das ist ein Resultat. Und wir finden auch in unserem Umkreis keine Entschuldigungen vor. Das heißt, wenn wir wirklich mal Hilfe brauchen, irgendwo Hilfe brauchen, dann sind Leute auch bereit zu helfen. Und winden sich nicht raus. Wir finden keine Entschuldigungen vor. Leute helfen uns. Und dann natürlich die Offenheit und Ehrlichkeit der anderen Menschen, eine Sache, die wir erfahren, Genauso wie wir offen und ehrlich waren, sind die Leute auch offen und ehrlich zu uns. Und eine Sache, die interessant ist, unsere Schwächen werden viel mehr toleriert. Das heißt, selbst wenn wir mal irgendwelche Schwächen zeigen, die Leute sind eher bereit, diese kleinen Dinge zu tolerieren, als wenn wir jemand sind, der oder jemand waren, vielleicht in der Vergangenheit, der andere Leute belogen und betrogen hat. Und wir sind willkommen oder werden willkommen geheißen von unseren Eltern. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wie viele Kinder sind nicht willkommen? Wie viele Kinder werden abgetrieben? Und dieses Willkommensein in dieser Welt, willkommen, dieses Empfangen werden, willkommen geheißen werden in dieser Welt, das ist auch ein Ausdruck unserer früheren Taten. Wenn wir von unseren Eltern irgendwie in den Sack getan werden und irgendwo versenkt werden, was natürlich in unseren Breiten nicht so häufig der Fall ist, aber sicherlich in Ländern wie Indien oder anderen Ländern häufig der Fall ist, dann war offensichtlich schlechtes Karma. Und die erweiterte Form dieser Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit ist Offenheit. Offenherzigkeit, jemand zu sein, der geradeaus ist. So, wir sind offen, offenherzig, geradeaus. Wir haben nichts zu verbergen. Wir sind nicht jemand, der irgendwas verstecken muss. Leute, die lügen oder in der Vergangenheit viel gelogen haben, die bringen einfach schon eine ganz automatische Form der Paranoia mit sich. Weil sie einfach davon ausgehen, dass andere ihnen genauso entgegentreten, wie sie ihnen entgegentreten oder getreten sind. Und deshalb, wenn wir diese Ehrlichkeit haben und diese Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, dann ist damit auch verbunden diese, man kann den Leuten gerade ins Gesicht gucken, man kann einfach, man kann offen sein. Und dadurch, dass ich halt über die vielen Jahre, die ich jetzt in Klöstern lebe oder auch mit Leuten zusammenkomme, alle möglichen Charaktere getroffen und kennengelernt habe. Und das ist immer ganz interessant zu beobachten. Und eine Sache, die mir oft aufgefallen ist, wenn ich in Asien war, dass gewisse Charaktere mich an Charaktere von Leuten aus meiner Vergangenheit erinnern. Also Leute, sicherlich gibt es viele verschiedene Charaktere, aber finden sich auch immer wieder gleiche oder ähnliche Charaktere vor. Und das ist ganz interessant, wenn das im asiatischen Raum stattfindet, weil oftmals, also ich fand es früher recht schwierig, weil die asiatische Mentalität einem halt nicht so geläufig ist. Aber mit der Zeit sieht man gewisse Charakterzüge, die man irgendwo wiedererkennt. Und gerade so diese Offenheit, so dieses, ja, die Leute sind einfach bereit, dich reinzulassen. Die haben nichts zu verbergen. Da sind gehen keine Falltüren runter, sondern die sind einfach offen für dich. Das ist ein wunderbares Erlebnis. Und ich habe es in verschiedenen Ländern auch, ich bin auch viel gereist früher, verschiedene Länder erlebt, also nicht nur in Asien, auch in arabischen Ländern. Und ja, ich war immer sehr fasziniert davon. Und als ich dann in der Buddha-Lehre so von Kamma zum ersten Mal gehört habe, Ja, da wurden mir halt so einige Sachen klar, wie das funktioniert. Also die Leute, die mögen vielleicht in anderen Breiten geboren sein, aber die Charakterzüge, die sind gleichermaßen irgendwo in einem früheren Leben vielleicht entwickelt worden. Also so viel zunächst mal zur Lüge. Der zweite Aspekt dieser rechten bzw. falschen Rede ist die Form der Verleumdung. Die Sutta-Passage, auch sehr schön hier, in den gleichen oder ähnlichen, im ähnlichen Stil. Das Hintertragen hat er verworfen. Das Hintertragen liegt ihm fern. Was er hier gehört hat, erzählt er dort nicht wieder, um jene zu entzweien. Und was er dort gehört hat, erzählt er hier nicht wieder, um diese zu entzweien. So einigt er Entzweite, festigt Verbundene. Eintracht macht ihn froh, Eintracht erfreut ihn, Eintracht beglückt ihn, Eintracht fördernde Worte spricht er. Also da kribbelt es bei mir immer so, wenn ich diese Passagen lese, weil die einfach so zu Herzen gehen. Das Hintertragen hat er verworfen, das Hintertragen liegt ihm fern. Was er hier gehört hat, erzählt er dort nicht wieder, um jene zu entzweien, und was er dort gehört hat, erzählt er hier nicht wieder, um diese zu entzweien. So einigt er Entzweite, festigt Verbundene, Eintracht macht ihn froh, Eintracht erfreut ihn, Eintracht beglückt ihn, Eintracht fördernde Worte spricht er. Ja, wir können sagen, diese Verleumdung ist in gewisser Weise die verborgene Wurzel von Uneinigkeit, Zwietracht und Spaltung in der Welt. Verborgen deshalb, weil die unmittelbaren Formen dieser Verleumdung mögen nicht so offen zutage kommen. Es sind meistens Sachen, die irgendwo versteckt oder hinter verschlossenen Türen vonstatten gehen. Aber der Effekt oder die Wellen, die diese Verleumdung schlägt, sind Sachen, die unglaublich weitläufig sind. Also ich kann mich erinnern, selbst von mir, ich habe Halbwahrheiten und Unwahrheiten und Gerüchte über mich gehört, also unabhängig, scheinbar unabhängig voneinander aus den verschiedensten Ecken der Welt. Also da war dann irgendjemand in Sri Lanka und der hat irgendwas verbreitet und dann war irgendjemand in Amerika und in Australien und in Deutschland und in Thailand. Also irgendwo diese Vernetzung oder diese Auswirkung dieses Hintertragens oder dieses Verleumdens, die sind unglaublich. Und also was dabei rauskommt, ist halt diese Uneinigkeit oder Zwietracht, eine gewisse Form der Spaltung, Trennung, Abgrenzung. Aber man weiß nie so genau, wo diese Sachen ihren Ursprung gehabt haben. Und der Ursprung liegt einfach darin, dass irgendwelche Leute irgendwo irgendwas hintertragen haben. Das ist genau das, was der Buddha hier sagt, was ich hier gehört habe. Erzähle ich dort nicht weiter, was ich dort gehört habe, erzähle ich hier nicht weiter. Und wie oft finden wir uns in der Situation, wo wir solche Dinge einfach weitertragen. Und manchmal noch nicht mal unbedingt, will ich unterstellen, mit direkt böser Absicht, aber einfach durch unsere gewohnheitsmäßige Art und Weise zu reden. Das sind Sachen, die uns einfach irgendwo werden zur Gewohnheit. Und oftmals durch die eigene Leerheit in uns, ja, bieten die Fehler und Unzulänglichkeiten und Schwächen anderer eine unerschöpfliche Quelle an Nahrung für unsere Unterhaltungen. Ja, einfach nur, um die Zeit totzuschlagen, um uns selber irgendwo zu zerstreuen, um uns von unserer eigenen Leerheit sozusagen abzulenken. Das heißt, wir reden oft gerne über andere Leute. Und warum? Weil es nämlich unser eigenes Selbstgefühl stärkt und steigert und unser eigenes Wir-Gefühl. Das heißt, wenn ich mit jemandem übereinstimme, dass der und der so und so ist, um es mal ganz allgemein zu halten, dann ist mein eigenes Selbstwertgefühl und mein eigenes Selbstgefühl gestärkt. Ich fühle mich bestärkt in meiner Meinung. Und wenn ich zu einer bestimmten Gruppe gehöre, die alle der gleichen Meinung sind, dann ist unser Gruppengefühl gestärkt. Ob das jetzt irgendwie die Duisburger gegen die Kaiserslauterner sind im Fußball oder ist ganz egal, in welcher Gruppe wir uns befinden oder zu welcher Gruppe wir uns zugehörig fühlen. Unser Wir muss irgendwo ja solide gemacht werden, muss gefestigt werden, gefestigt bleiben. Das machen wir, indem wir uns irgendwo abgrenzen. Ja, und das tun wir, indem wir eben über die anderen herziehen. In irgendeiner Weise. Und ja, da sieht man schon, wie schwach oder wie leer da die Leute eigentlich im Inneren sind. Alleine die Tatsache, dass wir dieses Zugehörigkeitsgefühl brauchen oder diese Selbstbestätigung brauchen, zeugt eigentlich davon, dass wir innen eigentlich nicht besonders viel Kraft, Freude, Glück, Stärke oder was auch immer haben. Wir müssen uns identifizieren über das Runtermachen oder das Abgrenzen von anderen. Und das führt oft zu dieser Verleumdung. Und wenn wir uns natürlich heute die Medien anschauen, ja, endlos. Brauchen wir gar nicht viel darüber zu sagen. Aber das wird irgendwo in der Presse oder im Fernsehen oder in irgendeiner Zeitschrift, insbesondere die Boulevardblätter, was da eben so an Gerüchten aufgebracht wird und Dinge, die da zu finden sind, zu hören sind in den Medien, immer wieder auf die Fehler, immer auf das Negative, das Schlechte abhebend, was wir in der Welt vorfinden. Und heißt ja nicht, dass die Welt unheimlich toll ist und dass es keine schlechten Dinge gibt, weil diese Eintracht befasst sich eigentlich mit den gleichen Fakten, nur in realistischerer Weise insofern, als dass sie versucht, das Ganze zu sehen. Eintracht ist die Einstellung oder die Qualität im Geist, die versucht oder die bemüht ist, das Gute zu sehen. Was nicht heißt, dass wir die Fehler und das Schlechte nicht sehen. Aber in dem Versuch, das Gute zu sehen, werden wir merken, dass so Dinge wie Harmonie und Eintracht florieren können. Während wenn wir immer Fehler suchen, immer auf das Negative abheben, immer nur sehen, was schlecht in der Welt ist, was falsch in der Welt ist, was verkehrt in der Welt ist, ne? Dann ist kein Wunder. Ist so also der Versuch in Menschen, oder wie soll ich sagen, der Versuch zu sehen, dass das Schlechte eigentlich nur eine Grad oder ein unterschiedlicher oder verschiedener Grad der Entferntheit von der Wahrheit ist. Drückt mich jetzt ein bisschen schief aus, glaube ich. Also ich habe am Anfang gesagt, wir sind alle irgendwo Wahrheitssuchende. Alle vielleicht nicht, aber gehen wir mal davon aus. Ja? Wenn wir davon ausgehen, dass es irgendwo das Dhamma gibt, die Wahrheit gibt, ja? Wenn wir Dhamma praktizieren, dann können wir versuchen, andere Menschen in dem Licht zu betrachten, dass sie nur verschieden weit von dieser Wahrheit entfernt sind. Das heißt, ihre Fehler, ihre Schwächen, ihre Unzulänglichkeiten sind nur der Ausdruck dessen, wie weit sie von der Wahrheit entfernt sind. Und wir geben ihnen sozusagen den Benefit of the Doubt. Was ist das im Deutschen? Weiß ich nicht. Also die Eintracht sieht quasi das Potenzial der Menschen. Während die Zwietracht oder die Verleumdung und diese Dinge, die sehen eigentlich immer nur das Schlechte. Und wenn wir bereit sind, so zu schauen, dann stellen wir eine sehr eigentlich schöne Sache fest, nämlich die Tatsache, dass wir eigentlich auch Leute mit ziemlich extrem anderen Ansichten als unseren doch tolerieren können. Das heißt, wir fühlen uns nicht bedroht von Leuten, die andere Ansichten haben oder Leuten, die anders denken. Wir können die sein lassen. Die können ihr Ding machen. Aber wir fühlen uns nicht bedroht. Also Eintracht sucht auch nach den Gemeinsamkeiten mehr als nach den Unterschieden. Und mein, klar, das ist dann auch oftmals, verkommt es dann auch zu so einem Egalitarianism, whatever that is in German. Dass man einfach so sagt, ja, wir sind alle gleich und wir sind alle ganz toll und ne, wir sind alle liebe Menschen, und das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Ich kann mich erinnern, als wir diese Unterhaltung regelmäßig hatten mit den Benediktinern damals in Perth, da war natürlich die Diskussion immer nur auf Dingen, die wir gemeinsam hatten, weil wir wussten, in dem Moment, wo wir auf Unterschiede abheben, da geht es dann aufeinander. Ja? Also wir haben dann wirklich bewusst uns bemüht, wenn wir zu denen ins Kloster gegangen sind, ein Thema, also jeder brachte immer, wenn die bei uns waren, dann brachten wir ein Thema aus unseren Schriften. Wenn wir bei denen waren, haben die was aus der Bibel genommen. Und wir haben uns natürlich immer bemüht, Dinge zu nehmen, die nicht kontrovers waren. Ne? So, weil man will sich ja nicht streiten. So, und da muss man eben abwägen, ne? So wie weit. Aber oftmals, selbst wenn man das weiß, ne, da ist trotzdem viel Gutes bei rumgekommen. So klar, wir waren uns bewusst, wir dürfen über gewisse Sachen nicht sprechen, aber auch okay. Weil die sind ja anders. Aber wir konnten sie akzeptieren. Die haben uns akzeptiert. Und das sind eigentlich sehr schöne Gespräche oder Diskussionen damals entstanden. Ein anderer ganz wichtiger Punkt als Buddhisten: wir wissen, alle Wesen suchen nach Glück. Und das ist auch wieder eine Art und Weise, die Fehler der anderen Leute zu tolerieren, indem wir nämlich sehen, ja, die suchen nach Glück, die sind nur zu doof. Die suchen es halt am falschen Platz. So, ne? Das ist auch eine Art und Weise, damit umzugehen. Weil letztendlich macht eigentlich niemand irgendwas, weil er sich selber schaden will. Der Grad der Verblendung oder der Grad der, wie ich eben gesagt habe, der Entferntheit von der Wahrheit bestimmt eigentlich, wie die Leute handeln. Aber letztendlich wollen sie alle Glück haben. Und wenn wir natürlich, das kennen wir alle, die Leute an ihre guten Qualitäten erinnern, dann bringen wir auch diese guten Qualitäten in den Leuten hervor. Das ist eine ganz simple, grundlegende Psychologie. Die Leute, die Sachen, die ich in Leuten hervorkitzle, denen werden die Leute auch gerecht. Wenn ich die Leute lobe und die guten Sachen in den Leuten hervorbringe und sie darauf aufmerksam macht, dann können sie auch diesen guten Sachen gerecht werden und diese guten Sachen können auch in ihnen wachsen. Wenn wir Leute immer kritisieren und schlecht machen, insbesondere vor anderen, hier unter diesem Thema der Verleumdung, da kommt eigentlich nie was Gutes bei raus. Geht gar nicht. Und wir erkennen natürlich als Praktizierende auch mehr und mehr unsere eigenen Fehler. Und das ist dann recht, demütigend, aber eigentlich im guten Sinne. Wir erfahren mehr Demut, weil wir, wenn wir nämlich praktizieren, wir lenken uns nicht mehr so ab von uns selbst, wie die meisten Menschen das tun. Und dadurch sehen wir plötzlich Sachen in uns, die uns eigentlich gar nicht gefallen, die nämlich auch schlecht sind. Und somit sehen wir, nicht nur die anderen haben Fehler, wir haben auch Fehler. Und die Fehler der anderen sind nicht unbedingt schlechter. Ich meine, manchmal sind sie schlechter, klar, aber in den meisten Fällen sind sie einfach nur anders. Oder oftmals sind es genau die Dinge, die wir in uns selber nicht leiden können, die wir an anderen Menschen kritisieren. Das ist auch so ein grundlegendes psychologisches Phänomen. Und je mehr wir natürlich in der Praxis dann auch inneres Glück, innere Freude, innere Zufriedenheit erfahren, umso weniger suchen wir dann auch irgendwann in den Fehlern, in den anderen Leuten die Fehler. Das heißt, je mehr Glück ich selber habe, je mehr Freude, je mehr Zufriedenheit, umso weniger habe ich irgendwie nötig, auf den Fehlern der anderen rumzuhacken. So. Das ist einfach, brauche ich nicht mehr. So, weil wie gesagt, das ist irgendwo bei Leuten, die nicht so weit entwickelt sind, das, was ihr selbst bestätigt oder ihr, wie ich eben gesagt habe, ihr Wir bestätigt. Aber je mehr wir praktizieren, umso weniger brauchen wir das. So, ich sehe die Fehler zwar noch, im Gegenteil, ich sehe sie sogar besser. Aber ich musste den Leuten nicht mehr auf die Nase binden. Und das ist so eine Sache, die man einfach auch lernt in der Gemeinschaft, im Klosterleben. Es will ja eigentlich gar keiner auf seine Fehler aufmerksam gemacht werden. Und ich kann mich erinnern, Lumpatui hat es mal irgendwie so in seinem Stil ziemlich drastisch oder ziemlich krass gebracht. Er sagte, solange die Leute Dhamma noch nicht gesehen haben, brauchst du gar nicht versuchen, die auf ihre Fehler aufmerksam zu machen. Oder ist immer ein fettes Ego im Weg und die fühlen sich immer irgendwie auf den Schlips getreten. Und erst wenn dieses fette Ego mal den ersten Schlag gekriegt hat als Strom eingetreten, dann sind wir eigentlich im Training, wie der Buddha sagt. Dann wollen wir uns trainieren. Dann wollen wir, dass die Leute unsere Fehler aufzeigen, weil wir wissen, das ist ein Schatz. Der Fehler, den Leute in uns aufzeigen, ist ein Schatz, wie der Buddha gesagt hat. Und je weniger die Leute aber entwickelt sind, umso weniger begreifen sie das. Und umso unangenehmer wird eigentlich das Miteinander in der Gemeinschaft, wenn man Leute auf ihre Fehler aufmerksam macht. Aber man kann es natürlich auch, wie wir vielleicht später noch hören, auf nette Weise auf ihre Fehler aufmerksam machen. Aber eben nicht hier in dieser Art und Weise des Verleumdens oder Hintertragens. Resultate von Hintertragen sind natürlich dann entsprechend auch Zwietracht, Spaltung und Feindseligkeit in unserer Umgebung. Je mehr Zwietracht, Spaltung, Feindseligkeit wir erfahren, erleben, umso mehr können wir davon ausgehen, Karma. Altes Karma aus der Vergangenheit. Und wenn wir jemand sind, der viel Eintracht, viel Harmonie und viel Freundlichkeit erfährt, dann kann man auch davon ausgehen, Sachen, die wir uns irgendwo erwirkt haben. Zum Beispiel in unserer heutigen Welt Scheidung, eine ganz wesentliche Form der Spaltung. Wie viele Leute lassen sich scheiden? Ja, und im Lichte des Karma, ja, ist das auch eine Sache, die, ja, worauf soll es sonst zurückzuführen sein? Ne? Wenn es Karma gibt und wenn Ursache und Wirkung besteht und wenn Handlungen Folgen haben, ja, wenn ich Zwietracht und Spaltung und solche Dinge sähe, ja, dann kann ich ja davon ausgehen, dass mir solche Sachen widerfahren. Und Scheidung, ja, ist eine Form dieser Spaltung. Und nicht nur die Scheidung jetzt zwischen Mann und Frau, sondern auch als Kind in einer Familie geboren zu sein, wo die Eltern sich scheiden lassen, ist auch meine Form von Karma aus der Vergangenheit, dass ich Zwietracht gesät habe. Sonst müsste ich nicht diese Spaltung meiner Eltern erfahren. Ja, ist auch eine Sache, die sich irgendwo leicht herleiten lässt. Streit, Uneinigkeit unter Freunden und Verwandten. Und natürlich auf der größeren Ebene können wir uns anschauen, ja, gespaltenes Deutschland. Ja. Kriege, Auseinandersetzungen. Ja. Das sind die großen Bilder. Ja. Ich meine, wir müssen auch dran denken, ne, so diese Idee von Kollektivkammer, ne, die ist auch nicht irgendwo nur, ist auch nichts Erfundenes. Ne. So wird man einfach in einer größeren Gruppe mal entsprechendes Karma in der Vergangenheit gemacht hat und dann eben halt auch entsprechend in einer größeren Gruppe irgendwann mal die Resultate wieder erfährt. Und wenn man in ein Land geboren wird, wo Bürgerkrieg herrscht oder überhaupt Krieg, oder diese, das muss schrecklich gewesen sein. Ne, überleg mal, mitten in der Nacht haben die Jungs da eine Mauer gezogen in Berlin. Ja, und dann war die Oma plötzlich auf der anderen Seite. Ja, und da war nichts mehr. Da ging auch nichts mehr. So, wenn du da Connection hattest und so, ich meine, man kennt die ganzen Geschichtchen, dann hast du die Oma noch rübergekriegt. Aber wenn du Pech hattest, war vorbei. Dann war die Oma weg. Die blieb dann weg. Und so wird es auch, das ist auch eine Form von Trennung, Spaltung. Und dieses aktive Hintertragen, sicherlich Möglichkeiten, da die Gründe liegen. Und die positiven Resultate, ne, entsprechend eben das Gegenteil, Harmonie in unserer Umwelt, Einigkeit, gute Freunde haben, Freunde, auf die man sich verlassen kann, die nicht irgendwie rumschwätzen und tratschen und dich irgendwie hintergehen oder hintertragen. Resultate von dessen, dass wir selber entsprechend Harmonie gesät haben in der Vergangenheit. Gut, kommen wir zur groben Rede. Verletzende Worte hat er verworfen. Von verletzenden Worten hält er sich fern. Worte frei von Beleidigung, wohltuend, liebevoll, zum Herzen gehend, viele erfreuend, viele erhebend, solche Worte spricht er. Verletzende Worte hat er verworfen, von verletzenden Worten hält er sich fern. Worte frei von Beleidigung, wohltuend, liebevoll, zum Herzen gehend, viele erfreuend, viele erhebend, solche Worte spricht er. Geht runter wie Honig, ne? Ist auch so, weil jeder mag freundliche Worte, weil freundliche Worte sind halt wie Honig. Die gehen runter wie Honig. Jeder mag freundliche, nette, liebenswerte, höfliche, lobende, und man könnte die Liste jetzt noch ein bisschen ergänzen, Worte hören. Aber diese Qualität, diese süße Qualität, warum das runtergeht wie Honig, ist nicht dieses, ich meine, das deutsche Wort gibt es nicht, sickening sweet. Ne? So dieses, ja, das Süße des Heuchlers. Ne? So das Schleimige. Ist nicht das Schleimige. Bei uns gibt es das, im Deutschen gibt es das nicht so, im Englischen. Ne? Aber es ist nicht so dieses Süßreden, wird man so mit Schmeichelei, also aus der Schmeichelei her kennt, sondern es ist wirklich, es ist eine Süße, die wirklich, ja, lecker ist. Es geht wirklich runter. Das ist nicht so was, wo sich dir die Nackenhaare aufstellen. Im Gegenteil. Und obwohl wir eigentlich alle so nette Worte mögen, ertappen wir uns doch immer wieder dabei, wie wir grobe Worte benutzen. Und ich hier ganz vorne an meine Sprache. Ich habe gestern noch zu jemandem gesagt, ich glaube zum David, fragte mich so, wie meine Sprache aussieht, und wir sprachen so über Akzente und Dialekte und so, und fragte mich so, wie mein Deutsch. Ich sage, mein Deutsch ist zwar schon ein bisschen besser geworden, aber als ich hier ankam, war das auf dem Stand eines 22-Jährigen, weil ich nämlich mit 22 aus Deutschland weggegangen bin und dann 20 Jahre also nicht mehr Deutsch gesprochen habe, jedenfalls schon mal, ne? Aber eben in erster Linie Englisch. Und ja, was eben so zu unserer Teenager- und Twin-Zeit war, halt eben nicht die Form der Sprache, die vielleicht sehr pietätische Buddhisten in Deutschland von einem Mönch erwarten würden. Deshalb bin ich da des Öfteren ins Fettnäpfchen getreten und tue es auch heute noch. So, nicht, dass mir das irgendwie fürchterlich schlaflose Nächte bereitet, aber ich muss an meiner Sprache arbeiten. Und das ist aber auch gut so und auch wichtig so. Und vor allem muss man Zeit und Ort kennen. Es gibt sicherlich Situationen, wo man da ein bisschen lockerer sein kann. Aber es gibt auch Situationen, wo man einfach mal sich auf die Zunge beißen muss, weil man vielleicht versucht, es auf eine Weise zu reden, wo die Leute erstmal denken, boah, nee, kommt der denn her? Ist wohl aus dem Ruhrpott, wa? Ja, wie gesagt, man weiß es, aber hat diese Anstrengung dann eben doch zur richtigen Zeit die richtigen Worte zu finden, ist eine Übungssache. Da müssen wir uns alle irgendwo üben. Ganz wichtig, diese Rede, die man so berechnende Rede nennt. Berechnende Rede, wo wir immer irgendwelche Hintergedanken haben. Es fällt nicht unbedingt in diese Kategorie der groben Rede, aber wusste nicht so ganz, wo ich das irgendwo reinbringen sollte, aber war mir nur wichtig, das irgendwo mit reinzubringen. Weil eine berechnende Rede fällt sicherlich in diese Form der Schmeichelei oder Heuchelei. Und das war ja auch in dieser einen Sutta-Passage am Anfang mit zum Ausdruck gebracht worden. Kein Schmeichler der Welt, aber kein Schmeichler oder kein Heuchler der Welt oder so ähnlich. Ne? Sondern unsere Rede sollte versucht sein, in heilsamer Absicht zu basieren. Das heißt, die ist fürsorglich, die ist gutherzig, die ist einfach nur menschlich. Und nicht so sehr das Gegenteil. Roh, verletzend. Eben genau die Rede, die nicht zu Herzen geht. Und wenn wir solche gutherzige und fürsorgliche Rede führen, dann können wir feststellen, weil eben jeder solche Worte gerne hört, dass selbst die unumgänglichen Reibungen, die wir ja nun mal erfahren werden und auch irgendwo müssen in der Welt, weil wo Menschen miteinander leben, entsteht immer irgendeine Form von Reibung und die entsteht nun mal oft auf der Ebene von Sprache. Aber in dem Maße, in dem wir uns eben bemühen, menschlich, gutherzig, freundlich zu reden, werden wir merken, dass diese Reibungen auch schwächer werden. Die Dinge werden ruhiger. Wie sagt man? Smoothing the edges. Mir fallen immer so ein paar englische Phrasen ein, aber dann keine entsprechenden deutschen dafür. Also alles wird weicher, runder. Es läuft einfach glatter. Also der Umgang miteinander. Und man merkt es einfach in einer Gemeinschaft wie in einem Kloster, wo eigentlich jeder bemüht ist, jeder, der sich versucht zu trainieren, bemüht ist, eine gute Form der Sprache zu finden. Das gehört einfach dazu. Und ja, man merkt, wie, ja, selbst wenn da vielleicht Unterschiede sein mögen oder Sachen, die einem vielleicht hier und da nicht passen, das ist okay. Ja, alleine durch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, werden diese Sachen geglättet, die werden weicher, runder. Und es kommt eben nicht zu dieser Reibung und schon gar nicht zum Funken fliegen. Reibung entsteht, dann fliegen auch die Funken manchmal. So. Wir wissen alle, diese freundlichen, ermutigenden, ermunternden Worte, die können manchmal wirklich Wunder wirken. Ja, oftmals in Situationen, ja, also wenn sie wirklich von Herzen kommen, ja, in Situationen, die ziemlich brenzlig sind, wenn man die richtigen Worte wählt, merkt man, man kann oft die Stimmung wirklich umkippen. Ja, und ich kenne das in erster Linie von, habe ich auch hier schon öfter mal gebracht, weil ich ja in Perth damals viel Beerdigungen gemacht habe. Ja, weil da, die Leute sind unheimlich verwundbar. Ja, die sind an einem verwundbaren emotionalen Punkt, ja, weil da gerade jemand, den Liebes, gestorben ist. Ja, und da hast du die Leute wirklich mit dem, was du sagst, in der Hand. Ja, und du weißt, wenn du jetzt irgendwie ein kleines bisschen in die eine Richtung deine Wortwahl findest, da fangen die alle an zu heulen, und wenn du ein bisschen in die andere Richtung gehst, dann können sie vielleicht auch mal wieder lachen. Aber das sind jetzt extreme Beispiele. Ne? Aber selbst, wir kommen irgendwo in eine Situation, wo schlechte Stimmung herrscht. Ne? Und oftmals, wenn man dann mit den richtigen Worten da irgendwo Beistand leistet, dann kann man wirklich die Situation verändern. Also so die richtige Wortwahl kann wirklich Wunder führen. Und das ist ja letztlich auch ein Ausdruck von Metta. Ja, dieses Gutmeinen, dieses Liebevolle, diese liebende Güte, das ist ja die Wurzel eigentlich, die sich in der Sprache dann entsprechend niederschlägt. Ja. Wobei, will ich sagen, das nicht auch grobe Rede manchmal von Herzen kommen kann. Und mit Metta. Aber ich kann mich erinnern, an irgendeinem Abend hatten wir dieses Thema auch mal, und ich will da jetzt auch nicht großartig drauf eingehen, aber es ist sicherlich auch eine Charaktergeschichte. Ja? Nur ich habe oftmals gemerkt, wenn irgendwelche Mönche zum Beispiel ihre großen Kubajans versucht haben zu imitieren, die irgendwie oftmals mit sehr hohen Worten und grobschlächtigen Worten da zur Sache gegangen sind, ne, und die Leute ziemlich hart sogar angefahren haben, wenn das dann irgendein Hans Wurst, ne, der vielleicht irgendwie 3 Panzer hat oder 5 Panzer hat, als Mönch versucht, dann ist das eine ganz andere Liga. Wenn das ein Numpu Mahavoa bringt oder ein Numpu De oder wie die großen Lehrer auch hießen, die einfach von ihrem Grundcharakter her vielleicht die Tendenz hatten, grobe Worte zu benutzen, aber die kamen von Herzen, das kam von Metta. Da war man mal ganz davon abgesehen, ein Arhat zu haben, die keine Gier, Hass und keine Verblendung und keine Angst und das hat andere mehr hatten. Ja. Und deshalb müssen wir einfach vorsichtig sein. Also ich wollte das nur mal so reingeschoben haben. Man muss da vorsichtig sein. Ja. Und manchmal meint man, jetzt ist es aber angebracht, ja, hier mal auf den Tisch zu hauen und so. Aber man sollte sich immer zurücknehmen und erstmal fragen, wo komme ich denn überhaupt her? Kommt das jetzt wirklich von Metta? Ist das jetzt wirklich mit meiner besten Absicht? Will ich hier wirklich helfen? Oder will ich hier einfach nur auf den Putz hauen? Oder irgendjemanden bloßstellen? Oder irgendjemanden einen an den Karre flicken? Oder so. Und dann sollte man natürlich tunlichst vermeiden. Ja, und diese Form der freundlichen Rede ist in jeder Beziehung und auch in jeder Gemeinschaft eine Notwendigkeit. Also wo Leute nicht nett miteinander reden, da kann man davon ausgehen, dass die sich dann irgendwann auch auseinanderleben. Weil wie gesagt, das will einfach keiner auf die Dauer erleben. Irgendwann sagt man sich, das muss ich nicht mehr haben. Und dann trennen sich die Wege, ob es jetzt in einer Gemeinschaft ist oder in einer Beziehung. Ist nicht so sehr oftmals, was wir sagen, sondern ist vielmehr das Wie. Wir wissen alle, wir können oftmals weise Worte sagen oder die richtigen Worte oder die Wahrheit sprechen, aber wenn sie auf eine Art und Weise rüberkommt, dass es wehtut, verletzend ist, dass es jemanden beleidigt, dann bekommen die Leute nur das Beleidigende, das Verletzende und das Unangenehme mit. Den Inhalt, den hören die gar nicht. Den Inhalt bekommen die gar nicht mit. Das weiß irgendwie jeder B-Klasse-Psychologe, dass das einfach nicht funktioniert. Die Art und Weise, wie ich rede, oftmals, ich kenne es auch von Dhamma-Vorträgen, ich habe, wie gesagt, lange in Australien gelebt und Ajahn Brahms Vorträge gehört Und da waren oftmals Sachen, die hatte ich schon mehrmals gehört. Und zum Teil x-mal gehört. Aber die Art und Weise, wie jetzt in diesem Fall Ajahn Brahm an dem Abend drauf war und wo das eigentlich herkam, hat diese Sachen immer wieder frisch rübergebracht. Obwohl der Inhalt war der gleiche. Aber die Art und Weise, wie es rüberkam, war immer wieder erfrischend, erhebend, erhellend, und eine Sache, die in dem Moment nützlich oder nutzvoll für mich war. Gut, die Psychologie natürlich, um denen noch einen draufzuhauen, die sagen natürlich immer: Lass es raus! Lass es raus! Wenn es mal überkocht und gib mal richtig Gas und ja, schrei mal und werd mal laut und schimpf mal. Aber ja, ist natürlich von unserer Perspektive aus nicht korrekt. Wichtig ist für uns, wenn wir meinen, dass wir irgendjemandem die Meinung sagen müssen oder irgendjemanden anfahren müssen oder irgendjemanden zurechtweisen müssen. Am allerbesten, also nach meiner Erfahrung, ist, wenn ich mir in dem Moment bewusst werde, dass ich mich eigentlich viel zu ernst nehme. Wenn ich in dem Moment über mich selber lachen kann, dann setze ich das, was ich an dem anderen eigentlich kritisieren will, in ein ganz anderes Licht und das wird gar nicht mehr nötig. Also oftmals, wenn wir feststellen, wenn wir uns selber beobachten, selber angucken, wir nehmen uns oftmals viel zu wichtig und viel zu ernst. Ich habe recht und das ist meine Meinung und das muss ich jetzt dem unbedingt irgendwie kundtun. Aber in der Regel, ja, wenn wir dann es schaffen, über uns selbst zu lachen, dann ist es gar nicht mehr nötig. Oder zumindest verändert es das Wie. Ja, das mag vielleicht immer noch notwendig scheinen, eine bestimmte Sache zu sagen, aber in dem Moment, wo ich aufhöre, mich selber so ernst zu nehmen, wird das, wie ich es ihm rüberbringe, verändert zum Positiven hin. Und derjenige wird viel eher in der Lage sein oder viel mehr bereit sein, das anzunehmen, was ich ihm zu sagen habe. Ja, Resultat von freundlicher Rede sind natürlich auch freundliche Worte, ne, von anderen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, karmisch, ist, dass unsere Worte mehr Gewicht haben. Ja, jemand sagt was, die nehmen wir nicht ernst. Oder wir versuchen irgendwas zu sagen und nimmt keiner ernst. Dich nimmt keiner für voll. Selbst wenn du was Richtiges zu sagen hast. Aber wenn wir freundliche, liebevolle Worte sprechen, dann hören die Leute uns auch viel lieber zu. Und man kann sehen, wie das auf die Zukunft, vielleicht in die Zukunft projiziert, dazu führt, dass unsere Worte einfach viel mehr Gewicht haben für Leute. Also Resultat von grober Rede sind sicherlich unfreundliche Worte oder wir stoßen auf Widerstand. Leute, die blockieren uns einfach. Wir stoßen auf Widerstand. Leute nehmen es nicht an, was wir zu sagen haben. Und wir können niemanden für uns gewinnen oder für unsere Sache gewinnen. Das heißt, selbst wenn wir vielleicht eine gute Sache haben oder gute Absichten haben, Und das ist oftmals, also ich habe es wirklich erlebt, in Leuten, wo scheinbar in diesem Leben keine Ursache, kein Grund dafür war, dass andere Leute die nicht für voll genommen haben. Oder dass die immer auf Widerstand gestoßen sind. Egal, was die gemacht haben, wenn sie sich noch so bemüht haben, die konnten noch so gute Ideen haben, das ist immer, die haben immer, sind Leute immer dagegen angegangen. Und auf keinen grünen Zweig gekommen. Und das ist. Und eine interessante Sache finde ich, mit einer unangenehmen Stimme. Ja, jemand, der immer schreit und grölt und laut wird und motzt und ne, der wird wiedergeboren mit einer unangenehmen Stimme. Entweder mit einer Mickey-Maus-Stimme oder auf jeden Fall mit einer Stimme, die einfach unerträglich ist. Ja, und ich kenne Leute, die so Stimmen haben. Ja, das sind zum Teil fürchterlich liebe Menschen, aber du kannst denen nicht länger als 5 Minuten zuhören. Da kriegst du echt Ohrensausen. Ja? Die haben einfach eine furchtbare Stimme. Ja? Und das ist einfach traurig. Ja? Aber das ist auch irgendwo, ja, karmisch sicherlich zurückzuführen auf, ja, irgendeine Art und Weise von falscher Rede. Ja? In dem Fall vielleicht grober Rede. Ja? Dass Leute einfach, ja, ihre Stimme sich verscherzt haben. Und ja, die Rede von solchen Leuten hat auch kein Gewicht. Ja, also auf der guten Seite, ja, unsere Rede hat Gewicht, auf der negativen Seite kein Gewicht. Ein Resultat auch, ganz wichtig ist, wir wissen alle, die Tendenz scheint zu sein, dass die Leute sich immer gerne an die schlechten Dinge erinnern, die wir gesagt haben, oder die groben Dinge, die wir gesagt haben, oder die versauten Dinge, die wir gesagt haben, oder wie auch immer. Aber es also scheint irgendwie so eine Tendenz zu sein. Also kann sich immer jemand noch gut erinnern, wenn irgendjemand vor 10 Jahren mal irgendwas Schmutziges oder was Grobes zum Besten gegeben hat. Aber oftmals die weisen, freundlichen, liebevollen Worte, die werden so, ja, die verschwinden so, die verblassen so. Da erinnern die Leute sich nicht so gut dran wie an die deftigen Sachen. Eine Sache, die auch sehr wichtig ist, wenn wir diese grobe Rede pflegen, wir beginnen uns an auch an grobe Umgangsweisen und auch Redeweisen zu gewöhnen. Und diese Gewöhnung ist eine Sache, die uns von dem feinsinnigen, tiefsinnigen, subtilen und dem Erhabenen, was wir ja eigentlich suchen, als Wahrheitssuchende, suchen wir ja das Feine, das Subtile, das Erhabene. Und je gröbere Redeweise wir uns gewöhnen, umso mehr gewöhnen wir uns auch an gröbere Umgangsweisen. Und wir entfernen uns eigentlich in dem Maße von diesem Subtilen. Weil gerade in der Meditation wissen wir alle, wir versuchen, subtile Geisteszustände zu halten oder subtile Wahrnehmungen zu entwickeln, zu kultivieren. Und dazu brauchen wir einen subtilen Geist. Und wie gesagt, der Geist, am Anfang habe ich gesagt, der Geist ist der Spiegel unserer Rede und unserer Handlung. Das heißt, wenn wir den ganzen Tag grobe Rede führen, ja, denke ich mir, wird es uns schwerfallen, in der Meditation subtilere Geisteszustände zu erzeugen. Und das ist eigentlich für mich einer der größten Motivationen, da wirklich was zu tun. So, weil man merkt oftmals in der Meditation, wie man einfach in einer Weise denkt, die einfach grob ist. Und ist da auch, und das muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, ist da auch nicht so sehr das Was, sondern auch das Wie. Also ich habe auch schon mit fürchterlich groben Worten, das waren die goldenen Gedanken, die mir die Meditation wirklich in die richtige Richtung geleitet haben. Oder wenn meine Verunreinigungen mich in eine bestimmte Richtung getrieben haben, damals in Perth, kann ich mich an eine Sache konkret erinnern, würde ich jetzt aber nicht drauf näher drauf eingehen, da ist mir dann im Geist so ein richtig grober Satz gekommen. Ne? Aber das war halt ein grober Satz, um mich zu korrigieren in dem Fall. Das waren grobe Worte, aber das waren Worte, die, wo das Wie oder das Warum oder wo die herkamen, war korrekt. Also da ist wichtig, ne? Weil es ist immer mehr die Absicht oder das, wo es herkommt, als der Inhalt. Ist das verständlich? Ich hoffe, ja. Okay, letztlich kommen wir zu unserem leeren Geschwätz. Leeres Geschwätz hat er verworfen, von leerem Geschwätz hält er sich fern. Zur rechten Zeit spricht er über das Wahre, auf den Sinn bedacht, im Einklang mit dem Dhamma und der Disziplin. Behaltenswerte, gehaltvolle Worte spricht er, Worte, die von Nutzen sind, klar und verständlich, der Situation angemessen. Und all diese Sutta-Passagen hier, diese vier, sind so gehaltvoll und haben so viele Synonyme. Wie gesagt, ich habe sie mir nicht im Pali angeguckt und abgeglichen. Ich vertraue da einfach mal jetzt, dass das irgendwo okay ist. Aber da steckt so viel drin. Leeres Geschwätz hat er verworfen, von leerem Geschwätz hält er sich fern. Zur rechten Zeit spricht er über das Wahre oder über Fakten, ja? Auf den Sinn bedacht, im Einklang mit Dhamma und Vinaya, ja? Dhamma und Disziplin. Behaltenswerte Worte, also behaltenswerte, gehaltvolle Worte spricht er, Worte, die von Nutzen sind, klar, verständlich und der Situation angemessen. Also das ist wenn er die Sutten liest, der Buddha, der ist einfach so brillant. Also das ist alles abgedeckt. Ne? Also was du dir, kannst du nicht besser, geht nicht, kommt vom Buddha, Sadhu. Und hier, um gleich irgendwie noch ein bisschen lustig weiterzuführen, wollen wir dann mal eben vorlesen, worüber Mönche nicht reden sollten. Ich musste einfach hier rein. Gespräch über Könige, Räuber, Minister, Heere, Gefahren, Schlachten, Essen, Trinken, Kleidung, Betten, Schmuck, Parfum, Verwandte, Fahrzeuge, Dörfer, Marktstädte, Großstädte, Länder, Frauen, Helden, Straßen, Brunnen, die Verstorbenen, Unbedeutendes, den Ursprung der Welt, den Ursprung des Meeres und ob die Dinge so oder anders sind. Ja. Also merkt euch das gut, auswendig lernen, und wenn ihr die Mönche dabei ertappt, dass die nämlich da übers Essen sprechen oder über Kleidung oder über Cosmetics oder über Parfum, ob den Inzens oder den anderen, ne? Also da bleibt nicht mehr viel übrig. Also interessant ist, habe ich hier, glaube ich, an verschiedenen Stellen auch schon erwähnt, aber passt halt hier gerade rein. In vielen Ländern ist es nach dem Gesetz strafbar, zu lügen unter gewissen Umständen. Verleumdung sicherlich auch unter bestimmten Umständen strafbar. Und Beleidigung auch unter gewissen Umständen strafbar. Aber es gibt kein Gesetz gegen leeres Geschwätz. Weil scheinbar ist ja leeres Geschwätz nichts Unheilsames. Oder? Hm? Aber ich kenne das von mir, also wenn mich irgendwie jemand zutextet mit Banalitäten und Belanglosigkeiten und mir irgendwie ein Ohr abkaut, wie wir früher gesagt haben, oder was gibt es noch für Synonyme, dann wird mir immer ganz schwummerig. Ne? So, weil es ist einfach kostbare Zeit, die da irgendwie den Bach runtergeht. Ne? Und naja, wenn wir uns wirklich fragen, mein Bruder hat ja auch hier ganz nett eigentlich alles abgedeckt, worüber es sich eigentlich nicht lohnt zu reden. Gut, das ist jetzt für Mönche, aber kann man sich ja auch irgendwo ein Beispiel dran nehmen. Ja, dann kommt man dem unheilsamen Aspekt von leerem Geschwätz schon eher auf die Schliche. Ja, und ich weiß nicht, wer den Spruch gesagt hat, habe ich hier auch mit reingebracht. Wir reden so viel, dass andere nicht wissen, dass wir eigentlich gar nichts zu sagen haben. Den habe ich mal irgendwo gehört, den Spruch, den fand ich so klasse. Ja, weil viele Leute, die reden einfach, weil sie eigentlich gar nichts zu sagen haben. Die haben Angst, wenn sie nichts reden, dann die Leute merken, dass sie nichts zu sagen haben oder so. Ich weiß es nicht, aber ich kann mich erinnern, letztlich noch bin ich zu meinen Eltern, glaube ich, gefahren, irgendwo im Zug. Und das war einfach phänomenal. Also ich habe da wirklich Stunden in diesem Zug gesessen, da nach Duisburg halt. Ne? Und da waren irgendwie zwei Mädels, die haben kontinuierlich gesprochen. Also ohne, also dass die überhaupt noch atmen konnten, war wirklich faszinierend. Also ich habe da wirklich, sollte man ja eigentlich als Mönch nicht machen. Und ich konnte auch nicht hören, ich konnte zum Glück, muss ich dazu sagen, nicht hören, worüber die redeten. Also die Distanz, wo die saßen, war, ich konnte die Reden hören, aber durch die Zuggeräusche und die, ne, ich konnte wirklich zum Glück nicht hören, worüber die redeten. Und ich habe mir das einfach nur angehört. Ich habe da wirklich, so dran gehangen. Ich fand das so faszinierend. Und dann habe ich versucht, das auszustellen. Also ich habe dann wirklich irgendwie versucht, damit irgendwie so mit meinem Geist so ein bisschen rumzuspielen. Kann ich das ausstellen oder muss ich dazuhören? So dieser Grad von Faszination und Abscheu. Das war echt irre. Und ich meine, gut, dadurch, dass ich natürlich nicht, vielleicht hatten sie ja wirklich ganz wichtige Sachen da zu bereden, aber einfach die Menge und diese Kontinuität, ja, die verleitete mich halt zu der Annahme, dass das vielleicht doch leeres Geschwätz war zum größten Teil. Aber kennen wir alle. Und das ist einfach so der Satz, so durch so mit dem Ausrufezeichen, den ich heute Abend bringen will, sind eigentlich diese Banalitäten, die uns in unserem Leiden gefangen halten. Ja, weil es gibt wirklich so viele gehaltvolle, bedeutsame Dinge, über die wir eine vernünftige Unterhaltung miteinander führen könnten, wenn wir denn nur die entsprechende Anstrengung machen würden. So. Also es gibt ja wirklich wichtige und gehaltvolle Sachen. Und Sachen, die wirklich, wie der Buddha sagt, mit dem Ziel verbunden sind. Also die wirklich erhebend sind, erbauend sind, erhellend sind, erfreuend sind, beglückend sind, verzückend sind. Also die wirklich uns helfen. Also Worte, die Gespräche über Dinge, die uns einfach im Dhamma vorantreiben, die uns ermutigen, ermuntern, die uns Mut machen und uns auch wichtige Informationen geben, die wir wirklich gebrauchen können für unsere Praxis. Warum vielleicht dieses leere Geschwätz oftmals geführt wird, ist, weil es ja auch immer sehr, also da kommt dann auch so eine gewisse Form von überschwänglicher Energie auf. Aber es ist meistens mit Sinnlichkeit, mit Sinnendingen verbunden oder mit, oder wieder mit Kritik, ne? Oder Nörgelei oder, ne? Das sind einfach eher Sachen, die in Richtung dem Unheil, Richtung des Unheilsamen gehen, ja, mit Sinnlichkeit verbunden, aber die uns irgendwo so einen Kick geben. Ja, und ist ja irgendwo so der Kick, den wir brauchen. Ne? Und die heilsame Rede ist eigentlich eher ernüchternd. Ist eigentlich eher eine Rede, die runterfährt, die uns beruhigt, die uns zur Ruhe bringt. Aber damit auch nach innen führt. Das heißt also, Rede, die ernüchternd ist, die beruhigend ist, die ist auch, also die hat auch das, was uns nach innen führt. Und das ist halt eben für die Meditation wichtig oder für die Achtsamkeit auch im täglichen Leben. Je überschwänglicher wir eigentlich den ganzen Tag irgendwelches Zeug reden, was in den meisten Fällen mit Sinnlichkeit oder unheilsamen Dingen verbunden ist, umso schwerer fällt es uns dann auch, wenn wir uns zur Meditation hinsetzen, dann den Geist nach innen zu wenden, weil eben die Sachen im Geist immer noch widerhallen. Das ist einfach die Natur der Sache. Ein Geschick auf dieser Ebene des heilsamen Gesprächs ist auch zu lernen, Dr. Medigots mal so, die Leute abzuholen, wo sie sind. Und das können nicht viele Leute. Weil manchmal redet man über die Köpfe der Leute hinweg. Gerade als jemand, der Dhamma lehren muss. So, wisst ihr alle, als ich den Paticca-Samuppada vortrage? Es ist einfach wupp, ne, auf einer Ebene da. Ne, und so kann wirklich der tiefste Dhamma, mein gut, das war jetzt in dem Fall nicht, ich hoffe, dass das nicht der Fall war, ne, aber so kann auch der tiefste Dhamma zu leerem Geschwätz werden. Ne, wenn wir das nämlich zur unrechten Zeit bei den unrechten Leuten irgendwo versuchen anzubringen, um irgendwie auf die Kacke zu hauen oder berechnend, hier sind wir wieder bei der berechnenden Rede, ne? Wenn ich irgendwelchen Mädels imponieren will, wie toll die Jhanas sind, dann habe ich natürlich auch den Bus verpasst. Ne? Das ist ein bisschen Geschick, wird man einfach mit der Zeit lernen. Man muss sich auf die Ebene begeben, wo die Leute sind. Nicht, dass man sich jetzt selber verringern muss oder das will ich damit nicht gesagt haben, aber man muss einfach in der Lage sein, die abzuholen, wo sie sind. Man muss ein Vokabular finden, man muss eine Art und Weise finden, die Leute anzusprechen und damit da abzuholen, wo sie sind. Und dann können die sich auch öffnen und dann kann man auch oftmals auf spielerische Weise auch tiefes Dhamma in Situationen rüberbringen, wo man eigentlich gar nicht mit gerechnet hat. Also es gibt wirklich oftmals auch Möglichkeiten, Leuten, die vielleicht von gewissen Sachen noch nicht mal was wissen wollen, aber wenn man wirklich das Gefühl hat, das ist gut für die, das und das zu hören, wenn man dann geschickt ist, kann man eine Art und Weise finden, wie man denen das näher bringt, ohne dass die dadurch sich bedroht fühlen oder sich, weiß ich, angegriffen fühlen oder keine Ahnung. Aber das ist halt auch so ein Geschick auf der Ebene von Sprache. Und das sind halt so geschickte Mittel, die man lernt, wenn man mehr und mehr versucht, auf heilsame und gehaltvolle Weise mit den Leuten umzugehen. So. Ja, mehr über die Ursachen sprechen als über die Resultate ist auch eine Sache, die sicherlich in unseren Kubajan-Kreisen zum Teil beliebt war, weil gerade diese großen Lehrer halt wissen, dass es eben viel wichtiger ist, den Leuten die Ursachen zu erklären, sodass sie die Praxis machen können, um dann letztendlich selber zu den Resultaten zu kommen. Ja? Oftmals spricht man gerne über die tollen Resultate, aber klar, es schafft ein gewisses Verlangen, vielleicht auch ein gewisses heilsames Verlangen, aber es ist eigentlich geschickter, wenn man versteht, mit den Leuten mehr über die Ursachen zu sprechen, wie sie sich selber diese Dinge erarbeiten können. Ja, wenn man zum Beispiel da jetzt bei den Kuba-Achans irgendwelche hochtrabenden Fragen über den Zustand eines Arhats stellt, dann kriegt man oft zur Antwort, halt doch mal lieber die Klos sauber. Das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Spruch. Das ist oftmals wirklich so, dass in diesen Aktivitäten wie Klo sauber machen, liegen zum Beispiel oftmals die Ursachen für die Resultate, die wir uns erwünschen. Weil letztendlich der Geist, der das Klo sauber macht, ist der gleiche Geist, der Jhana erleben will und der ins Nirvana will. Das heißt, wenn ich mit der entsprechenden Geisteshaltung die Klos sauber mache, dann kann ich diese gleiche Geisteshaltung auch darauf anwenden, wenn ich mich zur Meditation niederlasse. Aber wenn ich da schon mit Widerwillen und ohne Elan und halbherzig und nörgelnd und meckernd irgendwie die Klos sauber mache, dann kann ich davon ausgehen, dass in der Meditation ich den gleichen fehlersuchenden Geist an den Tag lege, der sicherlich nicht zur Einheit und zur Simplifizierung und zur Verschönerung und Vereinfachung des Geistes führen wird. So, letztlich die Resultate von leerem Geschwätz im Hier und Jetzt. Wissen wir alle, Schwätzer werden gemieden, tunlichst. Keiner will sich mit Schwätzern umgeben. Leute nehmen uns nicht ernst, weil wir immer nur schwätzen, selbst wenn wir irgendwas Bedeutsames zu reden haben. Oder, interessanterweise, wir selber treffen auf Schwätzer. Also nicht nur, dass Leute uns in dem Bemühen, was Vernünftiges sagen zu wollen, nicht ernst nehmen, was sicherlich ein Resultat aus der Vergangenheit ist, aber oftmals wollen wir irgendwas Gehaltvolles sagen und die Leute, mit denen wir uns umgeben oder die Leute, die wir vorfinden, sind Schwätzer. Und die gehaltvolle Rede hat einen guten Ruf als Resultat, zum Beispiel eine starke Persönlichkeit. Wenn ich gehaltvolle Dinge spreche, dann das kann ich mir vorstellen, führt es dazu, dass man in der Zukunft auch eine kräftige, starke, bedeutsamere Persönlichkeit hat. Und wir erfahren mehr Respekt von den Leuten. Leute sind respektvoll uns gegenüber. Und wir werden von den Leuten ernst genommen. Und ich kann mich erinnern zu meiner Teenager-Jugendzeit, oftmals in Situationen gewesen zu sein, weil ich eigentlich immer jemand war, der mit älteren Leuten zusammen war, dass ich oftmals nicht ernst genommen worden bin. Und das fand ich immer unheimlich schrecklich, weil ich bildete mir eigentlich ein, relativ früh was Wichtiges zu sagen zu haben. Und die haben mich aber einfach immer nicht ernst genommen. Ich hatte den Spitznamen, der kleine Thorsten, weil es gab zwei Thorsten in unserer Szene. Der eine war irgendwie top über 2 Meter und ich war halt der kleine Thorsten. Ja, zum Abschluss vielleicht noch die Ermutigung oder Ermunterung, eben unsere Rede wirklich auf Ursache-Wirkung zu untersuchen, weil ist ja eigentlich das zentrale Thema der Buddha-Lehre, Ursache-Wirkung. Und ne, wenn wir hinschauen, all diese Sachen, die ich versucht habe, heute rüberzubringen, die können wir auch selbst erfahren, erkennen, ne, sehen. Ne, auf der Ebene von, das jetzt auf der Ebene von Lügen ist, von Hintertragen, von roher Rede oder leerem Geschwätz oder diesen heilsamen Gegenstücken davon. Also Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit als Gegenteil zur Lüge, Eintracht und Harmonie als Gegenstück zur Verleumdung, Freundlichkeit, Sanftheit, Herzlichkeit anstatt grobe Rede und gehaltvolle, wesentliche und mit dem Ziel verbundene Rede statt leerem Geschwätz. Ewang. Sado. Ups, 10 Uhr. 10 nach 10. Noch länger, als ich gedacht habe. Aber war nicht zu langweilig, oder? War nicht zu viel leeres Geschwätz. Ja. Gut. Bin ich ja froh. Gut, möchte da noch jemand was zu sagen? Gehaltvollst. Wenn die Resultaten von falscher Rede sind so schlimm, warum ist es so beliebt? Die Leute wissen es ja nicht, das ist das Problem. Mhm. Selbst unter Mönchen, erschreckenderweise oftmals, sind gewisse Sachen, die sind gar nicht so bewusst, die Resultate. Weil es sind ja oftmals keine unmittelbaren Resultate. Also du musst ja schon eine Menge Sati haben, um die Unmittelbarkeit überhaupt mitzubekommen. In der Regel sind es ja Sachen, die wir mitkriegen und dann wissen wir gar nicht, wo die herkommen. Und das natürlich jetzt so geballt zusammen zu hören, also die Idee ist natürlich, dass das dazu führt, dass man selber das mal unter die Lupe nimmt, aber in der Regel ist diese Unmittelbarkeit, die ist vielleicht nicht immer so offensichtlich, wenn wir nicht genug Achtsamkeit haben. Je mehr Achtsamkeit du hast, umso klarer siehst du die unmittelbaren Resultate auch. Mhm. Ja, und sei es nur dein eigenes, dich schlecht fühlen. Mhm. Ja, und gar nicht so sehr, was jetzt von außen kommt, aber dein eigener, wie du deinen eigenen Geist beeinflusst, indem du auf eine bestimmte Weise redest oder auch nur denkst. Hat ja auch eine Wirkung. Du sagst, man soll die Leute da abholen, wo sie sind. Ich denke, dass es sehr, sehr schwierig ist, zu erkennen, wo die Menschen sind. Wir sind ja, es gibt ja Kinästheten, es gibt Auditive, es gibt auch visuelle Menschen. Und wenn wir alle haben ja unsere eigenen Landkarten. Und wenn ich einen auditiven Menschen auf einer kinästhetischen Ebene abhole, dann hole ich in Frankfurt ab und das steht in Stuttgart. Gut, du hast jetzt eine Möglichkeit aufgezeigt, Leute zu unterscheiden. Und da gibt es auch auf der buddhistischen Ebene Kategorien oder Weisen, Leute zu unterscheiden. Und sicherlich in der Psychologie nochmal welche und gibt x verschiedene. Ne? Und das war eigentlich eine Sache, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, so ein System der Charakterzuordnung, die auf Absicht die Sache unterteilt. Also wo die Leute herkommen. Ne? Also die meisten sind so beschreiben so die Äußerlichkeiten oder die, ne, wie sie handeln. Aber die Absicht oder warum die Leute so handeln, ne, steht in diesem bestimmten System im Vordergrund. Und das hat mir sehr viel geholfen, ne, weil genau wie du sagst, wir erwarten immer, dass die Leute von dem gleichen Platz kommen wie wir. Und das tun sie natürlich nicht. Ne? Und oftmals ganz wichtig ist zu wissen, oftmals scheinen durch die Handlung der Leute, die Leute gleich. Zwei Leute handeln nach außen gleich, aber die haben grundverschiedene Motivationen. Der eine macht es einfach nur, weil er Spaß haben will. Und der andere macht es, weil er geliebt werden will. Der andere macht es, weil er auf Status aus ist und so weiter. Ne? Und, aber wie du sagst, je intuitiver, je einfühlsamer, je empathischer wir irgendwo werden mit der Zeit, umso sensibler werden wir auch für diese Unterschiede. Ne? Und das macht natürlich einen geschickten Lehrer aus, der eben halt das erkennen kann. Ne? Und das kann nun mal nicht jeder. Das ist schon richtig. Und dieses, die Leute abholen, ist ja eigentlich das vierte von den Patisambhita in Jhanas, also die analytischen Wissen, wo selbst so gute Lehrer wie Lungpu Man, der nun wirklich erfolgreich gelehrt hat, von sich selber gesagt hat, ich kann das gar nicht. Ja. Aber das ist natürlich jetzt die Ebene, wo, sie, wo dann jemand wirklich weiß, wo die sind. Ne? Weiß gar nicht, ja, du hast schon recht, selbst in unserer Tradition keiner mehr, selbst Lungpu Man selber nicht mehr gehabt. Also diese analytischen Wissen, das sagt es auch in Sutten, das sind die ersten, die aussterben. Ja, also die, selbst wenn die Leute Befreiung erreichen, dieses tiefe Wissen, das haben dann schon, haben die schon bald irgendwann nicht mehr. Aber zur Frage vom David würde ich gerne noch. Warum machen die Leute das dann? Ja, weil wir umgeben sind mit Vorbildern, zum Beispiel die Medien. Das ist genau die Liste von dem leeren Geschwätz über Konsum, über Celebrity-Gossip, also Klatsch über was berühmte Leute machen, über Katastrophen, Kriege, genau das, was das, genau die Liste, das ist das, was unsere Medien führen. Dörfer, Städte. Also wir bekommen das ständig vorgelebt. So dass die Leute sind einfach angewöhnt. Die denken, das ist so normal, so zu reden. Ganz genau. Gewünscht. Ja. Und auch von der Menge her, ne? Also wie du gesagt hast, die beiden Frauen, die sich im Zug unterhalten haben, also die TV-Moderatoren, ich war ja nun im Krankenhaus, habe ich da, war halt ein Fernseher, hatte ich keine Wahl drüber, ob da eingeschaltet wird oder nicht. Die reden ja im Ständigen, also die reden ja wie ein Wasserfall. Und der Wert des Schweigens, wir ermutigen ja immer die Leute, ich weiß nicht mit wie viel Erfolg, weil wir sind immer nicht dabei, im Schweigen ihre Mahlzeit hier einzunehmen. Also weniger zu quatschen hilft ganz enorm. Und ja, wir reden eigentlich in der Mönchsgemeinschaft nicht besonders viel miteinander. Obwohl wir, oder vielleicht gerade deswegen, sehr viel Harmonie und sehr viel Austausch und sehr viel Draht zueinander haben. Und viel Verständnis füreinander haben. Weil wir die Redezeiten auf bestimmte Zusammenkünfte reduzieren. Beim Essen wird bei uns überhaupt nicht gequatscht. Auf Binderbad, die letzten Male, die ich Binderbad gegangen bin mit Tankantico oder auch oftmals mit Herrn Metico, da ist 2 Stunden Almosengang nach Weißenbach, kein Wort geredet. Das ist angenehm. Echt angenehm. Also für meiste Menschen ungewöhnlich. Ja. Die meisten Menschen wollen eigentlich diese Leerheit irgendwie fühlen. Ja. Ja, es ist dann schwierig, das abzuwählen. Ja, wir müssen auch irgendwie immer reden, um uns gegenseitig zu vergewissern oder zu versichern, dass wir nichts gegeneinander haben. Aber na, wenn man schweigt, dann ist man irgendwie sauer oder was? Das ist gar nicht so. Also man kann im Schweigen auch gerade den anderen auch unterstützen in seinem Schweigen und im die Gelegenheit geben, nach innen zu schauen. Interessant ist natürlich auch im Schweigen, ist ja nicht, dass das Schweigen sagt ja auch irgendwas. Also ist nicht, als wenn du nicht irgendwelche Vibes mitbekommen würdest, wenn Leute da sitzen und schweigen. Also wenn ich neben jemandem sitze, der schweigt, der gut drauf ist, dann ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn ich neben jemandem sitze, der schweigt, der schlecht drauf ist. Also je sensibler du wirst, umso mehr kriegst du ja auch die Wellen irgendwo mit, die da unverbal vonstatten gehen. Und das war für mich oftmals also sowohl ein Segen als auch ein Fluch. Also wenn ich mit guten, damals in Thailand oder auch mit guten Kupa-Achan zusammen, fällt mir wieder nur in Englisch, you sponging on their vibes. Mhm. Und genauso natürlich auch, wenn du halt schlechtere Vibes hast, dann, und man ist dann sensibel, dann ist das natürlich auch entsprechend unangenehm unter Umständen. Oder? Aber selbst da lernt man auch, dem was entgegenzusetzen. Das heißt, selbst wenn ich mit jemandem zusammen bin, der schlecht drauf ist, also jetzt im Schweigen, dann kann ich durch meine Geisteshaltung dann auch einen Einfluss drauf nehmen. Also wenn ich ganz bewusst Metta praktiziere im Schweigen, dann hat das auch eine Auswirkung auf die Situation. Und das kann auch die Situation manchmal zum Besseren wenden. So. Okay, lang genug für heute. Petra, die kriecht schon auf allen Vieren. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādi. Sākato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi.